Der Mensch sollte auf dieser Welt glücklich werden, aber der Kraftdrang steht ihm im Weg, denn er verhindert die freie Entfaltung des Bewusstseins. Wie meinen Sie das? Das Problem liegt in der Art und Weise, wie das Bewusstsein erkennt. Es beurteilt und wertet die Welt gleichsam von außen. Es erkennt, indem es trennt und wieder neu zusammenfügt. Das ist sein Prinzip. Zwei Menschen können einen völlig gegensätzlichen Eindruck von ein und derselben Situation gewinnen, nur weil sie verschieden darüber denken, andere Aspekte beachten, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Gefühlen die Situation erleben. Es ist das Gegenteil von diesem Nebel. Jeder sieht eine andere Welt. Ich folge Thekas, der wieder und wieder in dem schattenlosen Dunst verschwindet. Plötzlich verliere ich ihn und es ist, als höre ich seine Stimme von verschiedenen Seiten. Der Mensch sieht die Dinge nicht, wie sie sind, sondern sieht seine eigene Sicht auf die Dinge. Er färbt sie nach eigenen, individuellen Maßstäben. Er blickt wie durch eine Glasscheibe, in der er sich selbst spiegelt. Der Mensch kann nicht jenseits seiner eigenen Gedanken denken. Und je kleiner der Kreis seiner Gedanken ist, desto kleiner wird ihm die Welt erscheinen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich bewegen soll und bleibe endlich im Nebel stehen, um den Worten zu lauschen. Aber wie soll es dem Menschen gelingen, den Kreis seiner Gedanken zu erweitern? Das Bewusstsein ist etwas Offenes. Es darf sich nicht beschränken. Dann wird der Mensch feststellen, dass alles interessant und wertvoll ist, dass alles Beziehungen zu allem hat. Hier beginnt der Mensch, in die Welt hineinzuwachsen. Aber was hindert ihn daran? Warum beschränkt er sein Bewusstsein? Weil er einen Kraftdrang hat. Der Kraftdrang zwingt das Bewusstsein auf andere Bahnen. Er ist das Bestreben, die Welt als etwas Geschlossenes wahrzunehmen, Kontrolle und Überblick zu bewahren. Und er ist die Instanz, die Angst verursacht, sobald Kontrolle und Übersicht nicht gewährleistet sind. Er ist die Grenze, er ist das Korsett, das den Menschen verleitet, feste Meinungen und Positionen zu bilden, über die er sich als Mensch identifiziert. Er sorgt für schematische Sichtweisen und starre Gedankensysteme, und der Mensch hält sich daran, um in der Welt Sicherheit zu erlangen und um sich behaupten zu können. Dies erkennt man daran, wie vehement viele Menschen ihre Sichtweise verteidigen. Aber wenn das Bewusstsein den Menschen von der Welt trennt, was soll er dann tun? Er braucht doch eine Sicherheit. Ja, das Bewusstsein trennt den Menschen von der Welt. Es blickt von außen auf die Dinge und will sich darin zurechtfinden. Und so interagiert es mit den Dingen, verarbeitet die Eindrücke, wertet, ordnet ein, zieht Verbindungen, erschafft eine zweite innere Welt. Wenn man so will, ist dies der Versuch, sich neu einzurichten, die Trennung von den Dingen, die das Bewusstsein schafft, mit Hilfe des Bewusstseins wieder aufzuheben. Doch solange diese zweite innere Welt von dem Kraftdrang geprägt ist, mündet das Verstehenwollen der Welt in eine Verzerrung. Der Mensch begrenzt seine Möglichkeiten, er schafft sich eine künstliche Identifikation, um einen Halt zu finden. Diese Sicherheit ist jedoch nur eine Scheinsicherheit, denn der Mensch wird nun Anschauungen meiden, die ihn verunsichern könnten. Er wird immer dort auf Grenzen stoßen, wo er selbst welche gezogen hat. Er wird sich an seine Sichtweise klammern wie an eine Boje und nur dann wirklich zur Ruhe kommen, wenn er sich bestätigt fühlt. Dies ist keine Sicherheit, sondern ein äußerst labiler Zustand. Wahres Glück wird der Mensch hier nicht finden. Im Gegenteil, er wird die Missklänge übertönen wollen, die er selbst verursacht. Missklänge des Menschen in der Welt und Missklänge im Menschen selbst. Ich weiß nicht, in welcher Richtung sich Thekas befindet, und so frage ich in den Nebel hinein. Aber wie erlangt der Mensch eine Sicherheit in der Welt? Indem er seinen Kraftdrang überwindet, dann wird alles von selbst geschehen. Sein Bewusstsein wird sich wieder öffnen, er wird mit seinen Gefühlen und Sinnen zusammenwachsen und Einheit mit der Welt erleben. Endlich erscheint Thekas vor mir. Seine Form ist undeutlich wie die Formen des Unterholzes. Was geschieht, wenn sich das Bewusstsein öffnet? Oh, endlos vieles. Zunächst sieht der Mensch die Abhängigkeit von der Zeit, in der er lebt. Die Kinder waren zu allen Zeiten gleich, und trotzdem gab es in allen Generationen andere Vorstellungen, so wie es in den zukünftigen Generationen andere Vorstellungen geben wird. Jede Zeit hat andere Schwerpunkte, Standpunkte, Möglichkeiten Und so wird das Bild, das der Mensch von der Welt entwickelt, immer von der eigenen Zeit eingefärbt sein. Doch dies wird ein offenes Bewusstsein nicht erschüttern, denn es wird sehen, dass es die gleichen Dinge sind, die in unterschiedlicher Färbung und Verwandlung alle Zeitalter hindurch beschrieben werden. Es wird darin sogar eine große Schönheit erblicken, dass die gleichen Elemente in immer anderer Gestalt und Bewegung ihre Blüten treiben. Das offene Bewusstsein erkennt, dass der Erkenntnisprozess niemals abgeschlossen sein wird, und es wird sich daher auch kein abschließendes Urteil erlauben. Es wird alle Erkenntnisse als etwas Offenes betrachten und immer mehr erkennen. So beginnt der Mensch auf bewusstem Weg wieder in die Welt hineinzuwachsen, von der ihn sein Bewusstsein trennt. Darin wird er wahre Sicherheit finden und das größte Glück. Ich versuche mir, dieses offene Bewusstsein vorzustellen, doch stoße dabei an meine eigenen Grenzen. Mein Kopf kreist. Ich habe endlos viele Fragen und versuche, Überblick zu behalten. Wie muss man sich dieses Hineinwachsen in die Welt vorstellen? Dies kann ich kaum beantworten, denn es ist Erkenntnis und Sinnlichkeit zugleich. Wenn sich das Bewusstsein von dem Kraftdrang gereinigt hat, wird es etwas Wandelbares sein, das keine Grenzen errichtet, das sich nicht zurückziehen oder behaupten will. Und mit dieser Offenheit wird es immer neue Verbindungen zwischen den Dingen entdecken. Das Einzelne wird in einem größeren Zusammenhang aufgehen und nicht mehr für sich allein zu beurteilen sein. Und je mehr dieses Bewusstsein erkennt, desto wundersamer und staunenswerter wird ihm alles erscheinen. Denn jedes Erkennen schafft wieder neue Verbindungen. Und in dem Erkennen der endlosen Verbindungen werden die einzelnen Dinge unschärfer. Sie stehen nicht mehr für sich allein, sondern sind Teile eines großen Ganzen. Die Wahrnehmung der Welt verändert sich. Je unschärfer die Dinge werden, desto deutlicher treten übergreifende Prinzipien hervor. Man sieht Energie, ein Werden und Vergehen, Konstanz und Veränderung. Man sieht Einzelnes und Ganzes, Trennungen und Ballungen, Aktives und Passives, Zyklen, Rhythmen, Wellen, Symmetrien und Asymmetrien, Stetiges und Plötzliches, Spannungen und Entspannungen. Charakteristisches und Ähnlichkeiten. Je unschärfer der Mensch das Einzelne sieht, desto schärfer wird ihm das Ganze. Es wird ein großes Wirken von einem. Die Dinge werden eine Art Schichtung gleicher Elemente, und die Art der Schichtung erzeugt das Charakteristische und Individuelle. Es wird ein räumliches Denken und Fühlen, ein Spüren vieler vernetzter Systeme, die allesamt die gleiche Grundlage haben und ineinander wirken, ein Zusammenschwingen verschiedener Wellen. Der Mensch verschwimmt mit den Dingen und spürt, dass er ein Teil von allem ist. Die Welt, das Leben, das Sein faltet sich ihm in endlosen Räumen auf, und alles wird ein Mittelpunkt. Der Mensch ist geborgen und erlebt das größte Glück. Diese Ausführungen übersteigen meine Vorstellungskraft. Ich spüre ihre Bedeutung eher, als dass ich sie verstehen würde. Und ich spüre, dass darin etwas liegt, was ich mir selbst erträume, was mich auf starke Weise berührt. Wie lässt sich dieses offene Bewusstsein erreichen? Es entsteht von selbst, wenn der Mensch seinen Kraftdrang überwindet. Das Bewusstsein wird von diesem Drang in ein Gift verwandelt. Dabei sollte es ein Heilmittel sein. Das Bewusstsein ist etwas Wandelbares, das erkennen möchte und fort Strukturen bildet. Hier aber mischt sich der Kraftdrang hinein und will etwas, will lenken, will bewerten, will vereinfachen. Er betont gewisse Dinge und vernachlässigt anderes. Er prägt die Strukturen des Bewusstseins, und das Bewusstsein wiederum erkennt die Dinge nach seinen geprägten Strukturen. Wer seinen Kraftdrang nicht überwindet, wird sich selbst begrenzen, wird sich mehr und mehr abschließen. Hier beginnt die Unzufriedenheit, die Langeweile, der Missklang, die Anstrengung, die Frage nach einem Sinn. Der Mensch ist viel mehr als das, was er zu sein glaubt. Doch er kann es nicht erkennen, solange er sich abschließt. Wir haben über den Zufall der Geburt gesprochen. Ja, die Geburt beruht auf einem Zufall. Viele Menschen würden diesem Satz wahrscheinlich zustimmen, aber es folgt dennoch nichts daraus. Denn ein geschlossenes Bewusstsein kann ihn nur als eine Idee begreifen, als Worte, die etwas Abstraktes ausdrücken. Das offene Bewusstsein aber fühlt die Bedeutung. Es sieht, dass der Mensch eine Variation des Gleichen ist, dass jeder Mensch denselben Ursprung hat, dieselben Aspekte, die nur unterschiedlich ausgeprägt sind. Es kann sich in dem anderen Gesicht, in der anderen Haut, in der anderen Persönlichkeit selbst erkennen, kann die Verschiedenheit als ein einziges großes Wirken empfinden. Wer ein offenes Bewusstsein hat, dem ist der Umgang mit anderen Menschen ein freies Spiel, ein sich erkennen und erkannt werden, eine fortwährende Erweiterung, Vervollkommnung, ein Aufgehobensein. Das geschlossene Bewusstsein dagegen wird in anderen Menschen vor allem den Gegensatz wahrnehmen.